Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 8. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Gott segne dieses Wort. Durch den Glauben. In diesem Bibeltext hier aus dem Hebräerbrief lernen wir mehr über den Glauben und was Gott in uns tun kann durch den Glauben, durch unseren Glauben. Und der Autor von dem Hebräerbrief erinnert uns an Abraham. Und Abraham wurde, wie ihr im ersten Buch Mose nachlesen könnt, Gott rief ihn und sagte zu ihm, ja, geh in die Richtung. Und ohne zu sagen, wohin, ja, ohne dass er sagte, also Abraham folgte Gott, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und das ist eben ein Beispiel von jemandem, der eben einen Glauben hat und dessen Herz eben Gott ausgerichtet ist, ja, und auch Gott gehorcht, ja, und das ist ganz wichtig. Und wir für uns, also manchmal ist es so, dass man denkt, oh ja, vielleicht hat dieser Mensch einen stärkeren Glauben als ich oder der vielleicht weniger oder so. Und wenn wir darüber nachdenken, wer irgendwie einen starken oder großen Glauben hat, dann ist das falsch, das führt auf Abwege. Das ist nicht, warum unser Jesus Christus in unseren Herzen ist und in uns wirkt, denn Jesus Christus ist ja der Autor und der unseren Glauben auch vollendet. Ja? Also ganz wichtig, und unsere persönliche Beziehung zu Christus, zum Kreuz sozusagen, ist sehr individuell und auch unterschiedlich, ja. Deshalb kann man nicht von einem großen Glauben sprechen oder starkem Glauben oder schwächeren Glauben. Darauf kommt es auch gar nicht an. Es geht unserem Herr Jesus Christus nur darum, dass wir als reuige Sünder zu ihm kommen und unsere Herzen ihm ausgerichtet sind. Und darauf kommt es an. Das Erstaunliche ist aber, dass Abraham eben, wie gesagt, das Gesetzbuch noch nicht hatte, ja, also das mosaische Gesetz, ja, die 10 Gebote und so, er hatte das alles noch nicht, weil Moses noch gar nicht geboren wurde und Gott eben all das noch gar nicht offenbart hatte. Ja. Und wir haben aber eben im Unterschied zu Abraham den Vorteil, dass wir die Bibel haben. Wir haben Gottes Wort. Ja, das ist das Alte und das Neue Testament gegeben. Ja. Und Gottes Wort, also wir sind eben nicht im Dunkeln, obwohl wir ja auch vom Bösen umgeben sind noch, ja, das ist so. Und wir oftmals nicht wissen, welchen Weg wir gehen sollen, ja, und das ist so. Es ist aber nicht so, dass wir völlig hilflos sind, denn wir haben eben Gottes Wort, ja, also Jesus Christus ist das Wort und er hat uns sein Wort gegeben. Und geht also nochmal dazu rein, was uns helfen kann, im Glauben zu stärken, ist aus dem Alten Testament auch Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, Vers 105. Lest mal, was Gott uns da offenbart hat zu seinem Wort, ja, zur Bibel. Und im Buch Josua im Alten Testament, das ist kommt nach den Büchern Mose, 1, 2, 3, 4, 5 Mose, kommt dann Josua, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Das ist ein ganz besonderer Vers, den wollt ihr auch unbedingt markieren und highlighten, denn das zeigt uns, wie wichtig Gottes Wort ist in unserem Leben und Dasein, also als praktische Hilfe. Und das hilft uns in unserem Glauben und wir sind dankbar, dass wir die Bibel haben. Ja? Also das war Psalm 119, Vers 105 und Josua, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Hilfe, die du uns gibst, in unserem Glauben zu wachsen, mit deiner Hilfe durch den Heiligen Geist und in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir danken dir für dein Wort, für die Bibel, das lebendige Wort, und wir beten all dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.